1. Mose hütete die Schafe von Jethro. Jethro war sein Schwiegervater. Mose ging mit den Schafen zum Berg Horeb. Das war der Berg Gottes. 2. Ein Engel des Herrn erschien Mose. Er war in einer Feuerflamme. Die Flamme kam aus einem Dornbusch. Der Busch brannte, aber er verbrannte nicht. 3. Mose dachte, ich will hingehen. Ich will das sehen. Warum brennt der Busch und verbrennt nicht? 4. Gott sah, dass Mose kam. Gott rief aus dem Busch, Mose, Mose. Mose sagte, hier bin ich. 5. Gott sprach, komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus. Dieser Ort ist heilig. 6. Gott sagte, ich bin der Gott deines Vaters. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verdeckte sein Gesicht. Er hatte Angst vor Gott. 7. Der Herr sprach, ich habe das Leid meines Volkes gesehen. Sie sind in Ägypten. Ich habe ihr Rufen gehört. Ich weiß, wie sehr sie leiden. 8. Ich komme, um sie zu retten. Ich will sie aus Ägypten führen. Ich bringe sie in ein gutes Land. Dort gibt es viel Milch und Honig. Dort wohnen die Kanaaniter und andere Völker. 9. Ich habe den Hilferuf der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. 10. Ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. 11. Mose sprach zu Gott, wer bin ich? Wie kann ich zum Pharao gehen? Wie kann ich die Israeliten aus Ägypten führen? 12. Gott sprach, ich bin mit dir. Das ist ein Zeichen für dich. Wenn du das Volk aus Ägypten führst, werdet ihr Gott auf diesem Berg dienen. 13. Mose fragte Gott, ich gehe zu den Israeliten. Ich sage ihnen, der Gott eurer Väter sendet mich. Sie werden fragen, wie heißt er? Was soll ich sagen? 14. Gott antwortete Mose, ich bin, der ich bin. Du sollst den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich gesandt. 15. Gott sprach weiter zu Mose, sage den Israeliten, der Herr, der Gott eurer Väter, hat mich gesandt. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist mein Name für immer. 16. Geh und rufe die Ältesten der Israeliten. Sage ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er hat gesagt, ich kümmere mich um euch. Ich weiß, was euch in Ägypten passiert ist. 17. Ich habe beschlossen, ich will euch aus Ägypten befreien. Ich führe euch in ein Land mit viel Milch und Honig. Dort wohnen die Kanaaniter und andere Völker. 18. Sie werden auf dich hören. Dann geh mit den Ältesten zum König von Ägypten. Sagt ihm, der Herr, der Gott der Hebräer, hat uns getroffen. Lass uns 3 Tage in die Wüste gehen. Wir wollen unserem Gott, dem Herrn, Opfer bringen. 19. Aber ich weiß, der König von Ägypten wird euch nicht gehen lassen. Nur mit Gewalt wird er es tun. 20. Dann werde ich meine Hand ausstrecken. Ich werde die Ägypter mit Wundern strafen. Danach werden sie euch gehen lassen. 21. Ich werde dafür sorgen, dass die Ägypter euch mögen. Wenn ihr geht, werdet ihr nicht mit leeren Händen gehen. 22. Jede Frau soll ihre Nachbarin fragen. Sie soll Silber, Gold und Kleider leihen. Ihr sollt sie euren Kindern geben. So nehmt ihr den Ägyptern ihren Besitz.